Kundgabe 3730. Empfangen durch Bertha Dudde am 30.03.1946. Gabe zu lehren. Lehramt. Die Gabe zu lehren in meinem Namen wird euch zuteil werden, so eure Mission einsetzet. Ihr werdet euch durchdrungen fühlen von meinem Geist und nun auch mit Überzeugung reden können. Denn ich selbst äußere mich durch euch. Ich lege euch die Worte in den Mund. Und doch wird auch euer Verstand es fassen, was ihr redet, was ihr, durch meinen Geist getrieben, den Mitmenschen nun vermittelt. Denn es ist der Inhalt meines Wortes, das euch zugeht von oben, aus dem Reiche des Lichtes, wo die Wahrheit ihren Ausgang hat. Und darum werdet ihr nur reine Wahrheit verbreiten, so ihr lehret in meinem Namen. Es werden euch Gedanken zuströmen, die ihr auffanget mit Herz und Verstand. Und es wird euch selbst mit innerer Freude erfüllen, dass ihr geistiges Gut, das überaus wertvoll ist, verbreiten dürfet. Und es wird die Liebe des Herzens euch treiben, euren Mitmenschen auszuteilen, was euch selbst beglückt. Denn der Lehrende ist reich an Wissen und somit von mir aus berufen für sein Lehramt. Doch allen Ernstes muss er den falschen Lehrern und Propheten gegenübertreten und ihre Lehre zu entkräften suchen, soweit sie der Wahrheit nicht entsprechen. Er soll nicht fürchten, ihnen nicht gewachsen zu sein. Denn wieder ist es nicht er selbst, sondern mein Geist, der aus ihm spricht. Und mein Geist ist jedem Menschenverstand überlegen. Er kann die schwierigsten Probleme lösen, den größten Irrtum aufdecken und widerlegen. Und er findet keinen Gegner auf Erden, der ihn an Weisheit übertrifft. Doch ihm muss Gelegenheit gegeben werden zum Wirken durch eure Willigkeit. Auch jenen gegenüber das Lehramt zu übernehmen, das heißt, ihr dürfet euch nicht sträuben oder zurückschrecken lassen, so euch menschliche Verstandesweisheit stellen will, um euch unschädlich zu machen oder eure Lehren zu entkräften. Dann tretet nur in innigen Verband mit mir, und ihr werdet auch die größten Redner schlagen können, weil ich es bin, der durch euch sich äußert und mir wahrlich niemand gewachsen ist. Lasset euch treiben durch euren Geist. Er wird euch recht führen. Er wird euch recht tun und reden lassen. Er wird eure Gedanken ordnen. Denn wem ich ein Lehramt gebe, dem gebe ich auch meine Hilfe, es recht zu verwalten. Denn ich will, dass die Wahrheit verbreitet werde, dass die Lüge und der Irrtum gebrandmarkt werde und dass der Menschendenken in rechter Richtung sich bewege. Denn nur durch die Wahrheit können die Menschen selig werden. Und darum sollet ihr, meine Jünger auf Erden, euch als Wahrheitsträger mir zur Verfügung stellen, wo und wann ich euch benötige, und es wird euch dies durch meinen Geist in euch kundgetan werden, so dass ihr jeder Verantwortung, falsch zu handeln, enthoben seid. Denn wer sich mir angetragen hat, den führe und lenke ich selbst, auf dass er meinen Willen erfüllen kann. Amen.